Das Eis. Die hyperboreischen Siddhas haben danach getrachtet, die Welt während des ersten Yugas zu organisieren, sie dem Demiurg zu entreißen. Sie haben den Helden geholfen, ihre volle Göttlichkeit wieder zu erlangen mittels der Einweihung. Den farbigen Völkern, den menschlichen, haben sie zum irdischen Glück verholfen, sie in Kasten, in Varnas organisierend. Die Hyperboreer waren Ativarna jenseits der Kasten und Farben. Ihre mechanischen Fähigkeiten für brauchbare Arbeiten nutzend, glaubten sie, vielleicht durch die Farbenalchemie eine magische Veränderung der halbtierischen Völker herbeizuführen, die sie auf irgendeine Weise zu einer Verwandlung bringen könnten. Sie übertrugen ihnen ein Teilchen Unsterblichkeit, während sie zur gleichen Zeit die Erde vergeistigten, sie aus den Klauen des Herrn der Finsternis reißend. Die solidarische Katastrophe, der Fall Phaetons, die große Flut, brachte das Ende jeden Versuchs, das Altland, das irdische Hyperborea, tauchte unter. Und das Eis, ein Feind des Feuers, breitete sich über die Erde aus, die Eiszeiten. Hiervon ist eine Erinnerung in der alten nordischen Sage vorhanden. Hyperborea war eine abgesonderte Einweihungsgemeinschaft, eine unerreichbare Welt, höher als alles auf dem Planeten Vorhandene. Dorthin begaben sich die in anderen Kontinenten hervorgetretenen Führer, um Unterweisungen zu empfangen, das Gesetz kennenzulernen und die anderen irdischen Zonen vorbehaltenen Einweihungen zu erhalten, wie das südliche Atlantis, die Reste von Lemuria und Gondwana. In jenen Ländern befanden sich göttliche Ausbilder, Vertreter von Hyperborea. Um eine Idee davon zu bekommen, was dies bedeutete, erinnern wir uns daran, was Nietzsche für den Übermenschen erträumte. Eine von dem Rest der Menschheit abgesonderte Gemeinschaft, ohne sich in ihre Angelegenheiten einmischen zu lassen, noch von der Menschheit erreichbar zu sein. Leben und leben lassen. Magisch, durch übernatürliche Mittel aus der Ferne tätig werdend. Genauso wie es mit den Brahmanenführern unseres Ordens geschieht, die unsichtbar sich in irgendeiner topologischen Spalte, Höhle oder Berg befinden, die der Meister Tempel nannte. Hyperborea wurde zum Verschwinden gebracht, unsichtbar werdend. Sie ging in die innere Erde vor der Katastrophe. Der Rest ist nicht auf einmal verschwunden. Nur die zentrale Masse des polaren Kontinents mit dem Garten der Iduna, mit dem Baum des Paradieses und mit der Säule, die den Himmel stützte, wurde unsichtbar. Die Hyperboreer retteten den Gral, das goldene Vlies und die Weisheit in der Erinnerung ihres Blutes. Einige von ihnen suchten Zuflucht am anderen Pol, in der hohlen Erde, in den geheimen Städten, die sie selbst dort in den auftauchenden Anden erbaut hatten. Als ihr Scharfblick ihnen gemeldet hatte, was da kommen würde, was die Magierin Aluine vorausgesagt hatte, sandten sie Boten zu den anderen Pol und fragten an, »Werdet ihr uns bei euch aufnehmen?« Und die weißen Götter, die bereits dort waren, nahmen sie mit offenen Armen der Bluts- und Kriegskameraden auf. Es beginnt der Auszug der Hyperboreer, die auf der Oberfläche des vermischten Viras geblieben waren, nach nordisch-polaren Inseln, zu den Eilanden, nach Grönland, Engeland, Helgoland oder Heilland. Eine große Mehrheit ist zum Gobi hinabgezogen, damals ein fruchtbares Land, dort ein großartiges Leben entwickelnd, deren Überreste man viel später in Sibirien finden wird. Es ist eine Zivilisation von Riesen, die aus unbekannten Gründen auch verschwunden sind. Man hat atomare Strahlungen an ausgegrabenen fossilen Gegenständen entdeckt. Doch das Eis setzt seinen Vormarsch fort, auf den Fersen der Hyperboreer bleibend. Es ist ganz gewaltig über Sibirien ausgebreitet, so dass in wenigen Sekunden die Mammuts erfroren sind. Professor Wirth glaubte, dass die Juden ihr Dasein bis auf die Zivilisation des Gobi zurückverfolgen könnten. Wenn das so wäre, müsste man ernsthaft die Hypothese einer Explosion oder eines Atomkrieges in Betracht ziehen, der von ihnen dort in der ewigen Wiederkehr hervorgerufen worden ist. Denn darauf würde sich die symbolische Legende von Lots Weib und der Salzsäule beziehen. Die hyperboreischen Riesendropas sind die Gründer des Daches der Welt, eines Paradeser im ursprünglichen Tibet, auch der ältesten chinesischen Zivilisation. Dorthin bringen sie das Runenbuch des I Ching, den Buchenstab. Auch nach Irland, wo ein degenerierter Rest desselben die magische Sprache des Baumes, des Ogham, gewesen sein mag. Auch ein verfallener und verkommener Rest der Weisheit der Drupas soll der Bö des Tibet vor dem lamaistischen Buddhismus gewesen sein, der noch das Swastika Levogira bewahrte, mit welchem die Drupas zum ersten Hyperborea zurückzukehren gedachten. Vielleicht taten sie es, denn auf der Rückkehr dorthin gelangten die höchsten Siddhas durch die Tür von Venus, durch die schwarze Sonne. Es ist das Hakenkreuz Swastika Levogira, das der esoterische Hitlerismus als das reinste Zeichen seiner letzten Vorsätze angenommen hat. Zurückzukehren nach Asgard, erstens nach Valhalla, zum polaren Hyperborea, das goldene Zeitalter zurückzuholen, die Achse der Erde wieder aufzurichten und danach zum Hyperborea des grünen Strahls zurückzukehren, dorthin die astrale Erde zu bringen, den Demiurg, den Herrn der Finsternis zu zerstören, wir sein. Der Krieg richtet sich gegen das Eis des Feindes, um es durch das Feuer auftauen zu können. Die Säule des reinen Vril, er. Die Magierin Wöhla hat auch Weiß gesagt, vielleicht war es auch Aluine, eines Tages wird der Führer der weißen Rasse seine wilde Horde oder sein wildes Heer zurück nach Asgard führen, jenseits von Kälte und Sturm, zurück zum Garten der goldenen Äpfel von Iduna. Und Baldur wird wieder auferstehen. Der Führer der Arier wird auf einem weißen Ross mit 8 Beinen, dessen Namen Sleipnir ist, kommen. Er wird Kalki heißen und wieder Wotan sein. Er kommt nun, um zu siegen, seinen letzten Krieger zu befreien, die gefangenen Helden des dunkelsten Zeitalters. Mit den 8 Beinen seines Rosses wird er den Kopf des Wolfes Fenrir zertrümmern und das Eis des Feindes auftauen und damit dem Zeitalter des Wolfes ein Ende setzen, in dem er selbst als ein Wölfling leben musste.